Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 386, das Killer-Feature. Thema heute, was mit dem Audio-Out-Ausgang bei USB-C? Wie? Achtung, ja. Diskussionswürdiges Thema. Ja. Kann man eigentlich immer nur ins Fettnäpfchen treten, aber ihr wisst ja, ich gehe keinem Fettnäpfchen aus dem Weg, deswegen Thema. Der Play Store wird restriktiver, besonders für Lockscreen-Ads. Dann, jede Menge News gab es wieder diese Woche. Community war gar nichts. Aber ich habe was in eigener Sache dazu zu sagen über die alte Google Plus Community. Interessant, was da momentan alles so passiert. Und die App der Woche, etwas ganz anderes. Ich befürchte, dass es nicht für alle Hörer interessant wird, aber es muss ja auch mal sein, ja. Aber später mehr dazu. Gut, Audio-Out-Ausgang ohne Dongle mit USB-C. Ein Thema, was momentan ja immer sehr heiß diskutiert wird, ja. Die Firmen lassen den 3,5 mm Klinkenstecker Audio-Ausgang weg an den Smartphones und liefern quasi, im besten Falle noch, ein Dongle mit, also quasi ein Konverter zwischen USB-C und der Buchse, die man eben braucht für einen normalen Kopfhörer. Jetzt hat sich das, diese Diskussion immer weiter fortgesetzt, dahingehend, dass die Leute unbedingt so einen Klinkenstecker-Eingang haben wollen. Ich habe ja Kritik geäußert von einem anderen Standpunkt aus. Ich mache mir Sorgen drum, dass es eben bald keine Audio-Ausgabe mehr gibt, grundsätzlich über diese Buchse, sondern weil das ja durch einen digitalen Konverter läuft, dass da, und das ist absolut naheliegend, das wurde auch bei anderen Audiosystemen schon so gemacht, ja, dass dann irgendwann die Firmen kommen und sagen, na, Moment mal, also nur noch, wenn jenes Gerät angeschlossen ist, aber zum Beispiel nicht, wenn eine Stereoanlage angeschlossen ist, dann darf da kein Sound mehr rauskommen. Das wäre durchaus machbar. Langfristig oder mittelfristig gesehen. Ja. Die Möglichkeit ist eben dazu da. Das wäre bei einem ganz stinknormalen analogen Audioausgang so nicht möglich. Und das ist eben ein großes Problem. Im Moment ist es allerdings so, dass bei dem USB-C auch tatsächlich noch ein analoges Signal anliegt. Das heißt, die Argumentation meiner Meinung nach, dass nur weil diese Buchse fehlt, dass das besonders Schlimme ist, dieser Argumentation kann ich nicht folgen, weil dann steckt man ein kleines Teil dazwischen und dann hat man diese Buchse wieder. Also das ist nicht das Problem. Ja. Und vielleicht denken die Leute immer in Richtung, ich muss an meinem Phone, also an meinem Smartphone, so ein Dongle dran haben. Ja, denkt doch mal umgekehrt. Ihr habt ein Kabel vom Kopfhörer. Und ob an dem Kabel vom Kopfhörer jetzt ein kleiner Adapter ist oder nicht, spielt im Prinzip keine Rolle. Ja. Und das Einzige, was vielleicht nervt, ist, wenn man jetzt einen Kopfhörer hat, der einen 3,5 mm Klinkenstecker-Eingang direkt am Kopfhörer hat, was zum Beispiel bei den höherpreisigen Modellen öfters der Fall ist. Ich glaube, Bose hat es auch, der Sony MDR-1000X hat es auf jeden Fall, ja. Da kann man dann eben so ein Kabel anstecken, was ich auch vernünftig finde, denn umgekehrt geht das Kabel vom Kopfhörer sehr oft kaputt. Also ich habe zum Beispiel auch noch In-Ear-Kopfhörer für gewöhnliches Hören. Also die gehen mir so, und ich höre wirklich nicht viel jetzt generell mit den Kopfhörern, also mit diesen In-Ear-Kopfhörern. Aber so, man kann sagen, nach 2 bis 3 Monaten sind die kaputt. Ich habe da alle möglichen schon ausprobiert, von einem 5-Euro-Modell bis zu einem 50-Euro-Modell. Und die waren alle in 2 bis 3 Monaten kaputt bei mir. Ja. Und deswegen finde ich diese Sache ganz gut mit dem Kabel. Da gibt es, das Kabel kriegt dann eben einen Kabelbruch oder ein Kontaktproblem, dann schmeißt man es weg und nimmt ein neues, kostet nicht viel. Und der teure Kopfhörer muss dann nicht entsorgt werden, nur weil es einen Kabelbruch gab. So. Jetzt ist aber das Problem, da an diesem Kabel wiederum einen zusätzlichen Adapter befestigen. Das nervt gewaltig und da muss man dann auch gucken, weil da ist das Kabel ja separat unter Umständen. Ja, und da muss man eben noch separat dieses Teil damit dran machen, also die Bags und so weiter, wo es, also die Kabelbags zum Beispiel, da gibt es schon Schwierigkeiten bei einigen Adaptern, dass die da gar nicht reinpassen. Ja. Deswegen gibt es auf, also ich habe das jetzt auf AliExpress gesehen, die gibt es auch anders, von der Firma Baseus beispielsweise, ja, ein USB-C auf 3,5 mm Klinkenstecker Kabel. Also da ist kein, da braucht ihr keinen, keinen Dongle mehr, sondern ihr habt einfach dieses Kabel. Fertig. Also wenn ihr zum, wenn ihr dann eben so einen teuren Kopfhörer habt, ja, wo man einen 3,5 mm Klinkenstecker direkt einstecken könnt, braucht ihr euch über das, über den Dongle gar nicht mehr zu ärgern. Ihr braucht den Dongle gar nicht mehr. Ihr steckt den USB-C-Anschluss in euer Smartphone, dann wie gewohnt den 3,5 mm Klinkenstecker in den Kopfhörer und bäm, ihr habt direkt den Sound. Ich konnte leider noch nicht testen, für ob das für alle Geräte funktioniert. Natürlich gibt es da sicherlich auch Unterschiede, das weiß man ja. Also da ist nicht gesagt, dass das in jedem Gerät funktioniert. Angegeben ist hier jedenfalls, oder sind hier jedenfalls eine ganze Menge Geräte, unter anderem auch das Samsung S8, Xiaomi Mi 6 und das Huawei, also Huawei generell und Sony-Geräte sollen generell funktionieren mit einem USB-C-Anschluss und HTC sollen auch einige Modelle damit funktionieren. Diejenigen, die natürlich einen USB-C-Anschluss haben. Und damit ist das eigentlich eine schöne Sache. Ja, also warum nicht? Sollen wir mal ausprobieren? Ja, ich werd mir mal eins bestellen zum Testen. Ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht, warum ich das nicht gemacht habe. Heute habe ich die Idee bekommen. Ne? Sehr, sehr sinnig. Ne? Naja, passiert. Im Moment kostet es sage und schreibe 4,27 €. Einzige, was man braucht, viel Geduld. Vielleicht habe ich es deswegen auch nicht bestellt, weil ich habe überhaupt keine Geduld. Lieferzeit wird angegeben von 26 bis 54 Tage kann es dauern. Ja, ist halt so, wenn man über AliExpress bestellt, kommt alles direkt aus China. Ich muss mal gucken, ob es da dieses Kabel auch auf Amazon gibt. Baseus USB Type C auf 3,5 mm Klinkenstecker heißt das Kabel. So, mal gucken. Nein, finde ich jetzt nicht auf Amazon, aber okay. Tja, so ist es nun mal, ne? Also, ich bin jedenfalls guter Dinge, dass das für jede Menge Telefone funktioniert. Vielleicht nicht für alle, weil eben, wie gesagt, da das Problem ist mit der Kompatibilität. Aber jetzt mache ich nochmal eine andere Suche. Also in der Tat kann ich es nicht finden auf Amazon. Scheint es wirklich nicht bei Amazon zu geben, dieses Kabel. Deswegen AliExpress die erste Anlaufstelle hier. Die Feedbacks sind auch recht positiv. Die sind alle sehr begeistert, die Leute. Hat glatt 5,0 Punkte Bewertung bekommen. Unfassbar. Und ja, vielleicht mal testen, wenn man mit dem Dongle unzufrieden ist. Apps mit Lockscreen-Ads werden aus dem Play Store geworfen. Das hat mich auch sehr interessiert, diese Meldung. Deswegen habe ich mir mal angeguckt, warum das so ist. Also zunächst mal, es gab ja eine Änderung der Nutzungsbedingungen für Entwickler. Ja, seit einigen Monaten ist das. Und Google setzt jetzt nach und nach diese Bedingungen auch härter durch. Also, wenn es um sowas geht, um technische Geschichten, bin ich eigentlich schon dafür, dass Google auch aufpasst, dass da nicht Schindluder getrieben wird. Ja, solange es beim technischen Bereich bleibt, ist es okay. Aber in letzter Zeit bin ich halt da ein bisschen skeptisch geworden, denn da ist ja die Spanne nicht mehr weit, dass hier Content, na, sagen wir mal, ausgebotet wird aus dem Play Store. Ja, so wie das zum Beispiel mit Gap.ai gemacht wurde. Das kann ich überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Ja, zum Glück kann man bei Androids ja per Sideload Apps installieren und Gap.ai hat jetzt auch eine neue Version von seiner App gebracht, die ganz gut ist. Aber hier in diesem Fall ist es, glaube ich, unstrittig, denn diese Lockscreen-Ads, die können Probleme bereiten. Also nicht nur, dass die total nervig sind, natürlich, schon auf dem Lockscreen mit einer Werbung empfangen zu werden, sondern die könnten auch gefährlich werden. Zwar hat Google einiges unternommen, dass zum Beispiel auf dem Lockscreen es einigermaßen sicher zugeht, auch mit diesen Einblendungen, aber es wäre trotzdem nicht auszuschließen, dass hier möglicherweise in Verbindung mit der Überlagerung von Apps, ja, es möglich ist, dass da zum Beispiel Patterns oder sogar der PIN quasi gelockt werden kann und übertragen werden kann, wenn da irgendwie sich eine Malware einschleust. Ja. Wie funktioniert das? Ist ja auch ein Thema momentan. Da sind auch werden auch demnächst noch weitere Apps aus dem Store entfernt, die zum Beispiel sowas nutzen. Da habe ich letzte Woche, glaube ich, drüber berichtet. Diese Accessibility API darf nur noch benutzt werden für tatsächliche Accessibility ja, Anwendungen und nicht etwa für andere Sachen, die gerne genutzt werden, wie zum Beispiel so diese Twilight-App und so weiter. Ja, da müssen sich die Hersteller mit Google jetzt direkt in Verbindung setzen, damit diese Apps nicht gelöscht werden. Aber da ist auf jeden Fall auch ja, möglich, zum Beispiel, dass ein Layer über die Eingabefläche gelegt wird, so dass quasi man diese Sachen nicht direkt eingibt, sondern über die App eingibt. Ja, oder die App liegt da dazwischen und man kann dann eben abfragen, wo der Finger sich da befindet. Ja, wenn dann zum Beispiel bekannt ist, okay, das ist Android 8.0, ein Pixel, ja, und das ist ja für die Apps, ist das ja kein Problem, das abzufragen. Und dann weiß man, wo sind die im Lockscreen zum Beispiel die Nummern, ja. Und dann liegt dort ein Layer drüber mit einem transparenten GIF beispielsweise oder PNG halt oder WebM. Und dann wird getippt und die App kann dann entsprechend auswerten, ja, wo man hingetippt hat und könnte dann eben das übermitteln, ja, irgendwohin. Wie gesagt, ist nicht ganz so einfach auf dem Lockscreen, ja, aber es ist ja nicht auszuschließen, dass eben sowas umgangen werden kann. Und deswegen ist Google jetzt hier einen Schritt weitergegangen und hat schon wie bei der Accessibility API gesagt, hier keine Apps mehr, die auf dem Lockscreen Ads, also Werbung einblenden. Ja. Und eine bekannte, große bekannte Anwendung war der ES File Explorer in der Free-Version. Wer, wie ich, die Pro-Version gekauft hat, wird davon verschont. Da gibt es keine Werbung auf dem Lockscreen. Aber die freie Version wäre da zum Beispiel betroffen. Ja. Deswegen hat ES File Explorer auch beispielsweise schon ziemlich Häme eingesteckt, aber auch andere Apps benutzen eben diese, finde ich, ziemlich drastische Möglichkeit, um Geld zu machen, diese Werbung auf dem Lockscreen einzublenden. Das ist schon heftig. Ja. finde ich. Und ist dann auch, wie gesagt, sehr nervig, aber auch gefährlich. Deswegen finde ich das ein guter Schritt, was Google da gemacht hat, trotz aller generellen Bedenken, weil hier sehe ich keine Gefahr, dass das contentmäßig irgendwie zu Unstimmigkeiten kommt, weil das ist ein reines technisches Problem, wenn der App-Entwickler dann eben diese App weiterhin im Store haben möchte, dann muss er eben diese Lockscreen-Werbung entfernen und auf die herkömmliche Werbung in der App setzen. Und oder eben auch eine den Weg gehen und eine Paid-App daraus machen. Ja. Ich finde das nicht so schlimm. Ja. Wenn man dann bei einem vernünftigen Betrag ist, dann denke ich, ist es ja auch okay. Ja, dann komme ich mal zu den News. Da gibt es auch interessante Geschichten. Beispielsweise wieder mal Google Allo. Also Google haut wirklich ein Update nach dem anderen für Allo raus. Nicht schlecht. Ja. Und es wird jetzt vorbereitet, dass auch, haltet euch fest, endlich für viele. Mir ist es ja egal, aber viele haben da gesagt, das will ich haben, ansonsten nutze ich Allo nicht. Die Aktivierung durch die Mail. Das heißt also, dass man nicht mehr nur über die Rufnummer quasi sich also erreichbar ist oder auf die Rufnummer bezogen ist, das Allo, sondern dass es nach E-Mail-Adresse geht. Natürlich steht da auch dann im Raum, dass man vielleicht damit dann sogar mehrere Apps, vielleicht sogar mehrere Smartphones, vielleicht sogar Tablets mit dem gleichen Allo-Account benutzen kann, ja, und das wäre für viele doch, denke ich, sehr interessant. Eigentlich das Einzige, was ich wirklich als Nachteil empfinde bei der Aktivierung durch die Rufnummern, dass man zum Beispiel, wenn man ein Tablet hat, das eben keine SIM-Karte drin hat, ja, oder eine SIM-Karte mit einer anderen Nummer, was ja auch normal ist, ja, dass da dann eben dieser Allo-Chat nicht funktioniert. Ja, weil das auf einem anderen Gerät aktiviert ist mit der eigenen Telefonnummer. Also das wäre eine gute Sache. Auf jeden Fall, egal ob das jetzt auf mehrere Geräte geht oder nicht, ist schon mal ein Fortschritt, dass es dann per E-Mail funktioniert und dass man dann auch, und das finde ich sehr gut, auch via E-Mail angesprochen werden kann, also angechattet werden kann. Das Gegenüber braucht dann also nicht mehr die Nummer, die Telefonnummer, sondern es reicht die E-Mail-Adresse, so wie es bei Hangouts war zum Beispiel, und man kann dann eben damit erreicht werden. Auch nicht schlecht. Ja. Dann hat man noch andere Sachen eingeführt oder will diese offenbar einführen. Ja, neue Group-Chats wird es geben und Contact-Sharing. Also es ist wirklich faszinierend. Im Moment ist es so, dass diese, dass noch nicht alles aktiviert ist. Ja, wie beispielsweise dann auch der Kameraflash und so weiter. Es ist leider so, dass hier bei Allo auch vieles serverseitig aktiviert wird. Das heißt, dass bei der Version schon diese Funktionen eingebaut sind, aber Google die erstmal per Server freischalten muss, damit es funktioniert. Und das kann entweder dauern, diese sogenannten Teardowns, die hier herangezogen werden, um diese Informationen zu entlocken, sind auch keine Garantie dafür, dass diese Funktionen jemals aktiviert werden. Die tauchen halt jetzt auf im Source Code, aber das heißt nicht, dass die tatsächlich eingeführt werden. Nur man kann eben davon ausgehen, dass sie früher oder später eben hier genutzt werden. Und es gibt noch andere Sachen für zum Beispiel Kameraeffekte, da gibt es auch ein neues Icon dafür und so weiter und so weiter. Also ist einiges im Kommen bei Allo und ich finde das immer sehr, sehr positiv, denn wenn eine App so stark aktualisiert wird, dann ist es auch ein ganz klarer Hinweis drauf, dass Google auf Allo voll und ganz setzt und diese auch massiv weiterentwickelt wird. Der Schritt, wenn das dann tatsächlich aktiviert wird, über also Kontakte über die Gmail-Adressen zu nutzen, das wäre ein großer, großer Schritt, denke ich mal. Ja, und Fotos, Google Fotos, ja, hat auch etwas vorbereitet. Da geht es ähnlich wie bei Allo. Da wird eine Objektentfernung vorbereitet. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt. Ich habe in der, welche Episode es war, Google ist euer Freund, ja. ich habe da eine App vorgestellt, wo ich gesagt habe, das grenzt an Magie, was die App kann. Die nennt sich Retouch oder Retouch, je nachdem, wie man es aussprechen will. Und da kann man auch Objekte quasi entfernen, indem man die mit dem Finger markiert. Und die Ergebnisse sind wirklich erstaunlich. Also wenn bei Google Fotos diese Funktion so gut funktioniert wie bei Retouch oder Retouch, dann muss ich sagen, das wird fantastisch, Leute. Das wird fantastisch, weil dann haben nämlich alle Google Foto-Benutzer diese Möglichkeit zur Verfügung. Und das kommt letztlich allen zugute, denke ich mal. Ja, ich weiß, die Fotos sind dann eben stark verfälscht unter Umständen, ja. Fake-Fotos sozusagen, aber es ist manchmal ganz gut, wenn man zum Beispiel irgendein Nummernschild wegmachen will, ja, zum Beispiel wirklich unerwünschte Objekte im Bild hat, die eben unschön sind, sei es jetzt die Hochspannungsleitung über einem, beim Porträt oder ein Mülleimer, der auf einmal nebendran steht und man den vorher nicht gesehen hat und sagt, oh Gott, jetzt ist das schöne Bild mit dem Mülleimer zerstört, ja. Dann mit diesem Retouch zum Beispiel kann man dann einfach den Mülleimer markieren und der ist weg. Der ist weg. Ihr könnt so gut wie nichts mehr erkennen, dass da jemals ein Mülleimer war. Das ist wirklich fantastisch. Ja. Und wie gesagt, wenn diese Funktion so gut funktioniert, dann ist alles super. Dann wird es richtig fantastisch und dann hat man auch hier bei Google Fotos ganz geniale Möglichkeiten. Hier soll auch wieder die vielgepriesene KI eingesetzt werden, um Objekte dann zu entfernen und quasi so wie ein Mensch sich das auch vorstellen kann, ja, der Hintergrund von diesem entfernten Objekt restauriert werden sozusagen. So müsste das also aussehen, der Hintergrund, also zack. Und bei Retouch, wie gesagt, funktioniert das so gut, dass man, da habe ich einen Mensch wegretuschiert. Und der hat mir die Tür nachgezeichnet, die im Hintergrund war. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt funktioniert. Ja, also es ist der absolute Wahnsinn. Da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Die Ergebnisse sind zwar nicht immer so gut. Ja, manchmal muss man das auch ein paar Mal machen, bis man das gewünschte Ergebnis dann hat. Ja, aber es ist trotzdem sehr fantastisch. Und das wäre eine ganz klasse Funktion für Google Fotos. Außerdem wurde Google Lens verbessert, die sogar schon funktionsfähig. Also man kann jetzt tatsächlich schon hier bei Google Fotos jetzt zum Beispiel ein Foto auswählen, ja, kann auf das Lens-Icon drücken und dann zum Beispiel auf Text Selection gehen und dort dann den Text tatsächlich auswählen auf dem Bild und dann wird es erkannt und eben unten bereit zum Kopieren quasi bereitgestellt. Also richtig schön, wenn man also irgendwo ein Plakat hat, ja, kann man das also fotografieren und danach mit der Google Lens die Textausschnitte markieren, die man zum Beispiel gerne speichern möchte und dann diese Textausschnitte als Google Keep Notiz speichern im Textformat oder in Kalender eintragen oder irgendwas. Ja, richtig gute Idee. Wie gesagt, die Funktion funktioniert schon. Das andere mit diesem Entfernung von Objekten, diese Funktion ist allerdings auch nur zu sehen in diesem sogenannten Teardown. Bis und ob die aktiviert wird, das ist unbekannt. Gute Kritiken für das Huawei Mate 10 Pro. Das war eigentlich das, was ich zuerst als Thema heute sagen wollte. Ja. Das ist ganz interessant, das ist eine ganz interessante Geschichte, dass das Huawei Mate 10 Pro, ja genau. Wäre mir vielleicht auch lieber. Aber das hat ja recht gute technisch dann. Ich glaube, ich habe die schon mal vorgelesen, ein paar Mal vorgelesen, ja, aber trotzdem mal ganz kurz überfliegen. 6 Zoll Display, 699 € wird das Teil kosten mit einem Kirin 970 Prozessor. Die Huawei macht ja immer seine eigenen Prozessor rein, die auch wirklich sehr, sehr gut sind. Gibt es eine Version mit 4 GB RAM, buh, und mit 6 GB RAM, okay, und Storage 64 GB und 128 GB. Dual-Kameras, also eine 20-Megapixel-Kamera und eine 12-Megapixel-Kamera. Damit lassen sich dann eben zur Zusammenstellung ganz gute Fotos machen. Da komme ich gleich nochmal dazu. Und Fingerprint-Sensor auf der Rückseite, 4000 mAh Akku. Bei dem großen Display ist das auch durchaus okay so. IP67, wasserfest, ja, in Anführungszeichen wieder natürlich. Und gibt es in einigen Farben. Also die technischen Daten sind schon sehr gut, wird auch mit Oreo ausgeliefert, 8.0, und das Display hat auch 2160x1080 Pixel Auflösung, was meiner Meinung nach auch vollkommen okay ist, mit einem 2:1 Aspect Ratio. So, und die Kamera, also die wird über alle Maßen gelobt. Die ist nämlich von, oder zumindest mal die optischen Einheiten, ja, sind von Leica, ja, falls euch das noch was sagt, ja. Und die Qualität lässt da wirklich Bände sprechen. Auch ohne HDR-Funktion bekommt man da richtig gute Qualität geliefert, weil eben diese zwei Linsen unterschiedliche Bilder mit unterschiedlichen mit unterschiedlichen Belichtungen machen, gleichzeitig. So ist es kein richtiges HDR, aber es ist eine starke Kontrasttiefe bei gleichzeitig sehr natürlicher Wiedergabe des Bildes. Ja? Also das Problem ist ja, dass wenn man ein Bild macht, ist das nicht so, wie der Mensch das mit dem Auge sieht. Ja? Das menschliche Auge ist nämlich ziemlich gut und kann oftmals verschiedene Lichtverhältnisse, ja, also zum Beispiel der Hintergrund ist hell, der Vordergrund ist dunkel, trotzdem erkennt das Auge den dunklen Vordergrund sehr, sehr gut und den hellen Hintergrund auch sehr, sehr gut. Also die Schattierung im Himmel, die Wolken und so weiter erkennt man sehr, sehr gut und gleichzeitig das Dunkle erkennt man auch sehr, sehr gut. Während eben bei einer Kamera, Kameralinse, dann entweder der Hintergrund überbelichtet ist oder der Vordergrund unterbelichtet ist. Und deswegen gibt es ja diese HDR-Funktion, wo dann quasi mehrere Bilder schießt mit unterschiedlichen Belichtungen und dann wieder zusammengesetzt wird. Und damit hat man im Prinzip einen ähnlichen Effekt. Nur manchmal sieht es eben sehr künstlich aus. Ja, und manchmal gibt es eben auch Timing-Probleme. Google hat es ganz gut gemacht beim Pixel. Deswegen sind diese Kameras beim Pixel auch sehr, sehr gut. Diese Kamera allerdings kommt ohne dieses automatische HDR schon sehr nah ran da an diese Tiefe. Und das ist eine schöne Sache und eine echte Alternative, so auch diese Reviews zu dem Google Pixel, was die Fotoqualität betrifft. Ja. In geringem Licht, ja, ist diese Kombination auch recht gut. Ja, und das ist ein Riesenvorteil, wenn man eben Bilder macht, weil oftmals sind eben die Smartphone-Bilder bei schlechten Lichtverhältnissen gemacht. Ihr glaubt gar nicht, wie fantastisch das Pixel auch abschneidet bei mir. Also ich kann viele Bilder machen, die ich früher gar nicht machen konnte. Unmöglich, ja, weil eben oftmals eine gedimmte Beleuchtung ist, wo man sich aufhält und dann geht nichts mehr. Aber bei einem Google Pixel, Wahnsinn, was da möglich ist. Und das hier soll ebenfalls bei diesem Huawei Mate 10 sehr gut sein und braucht eben noch nicht mal spezielle Softwarebearbeitung. Also kein Auto-HDR dafür und trotzdem eine sehr, sehr starke Kontrasttiefe und auch für Lowlight, also für wenig Lichtfotografie geeignet. Ja, die anderen Sachen, ich meine, sieht wie es aussieht, gut, ist natürlich Geschmackssache. Ich finde, es sieht gut aus. Es ist vom Formfaktor her auch okay. Ja. Die Rahmen, also die sogenannten Bezels, sind minimal gehalten, was ja momentan auch sehr gefragt ist. Nur oben wenig Bezel, unten wenig Bezel, an der Seite ist fast gar nichts. Und von daher denke ich, verschwendet es nicht so viel Platz. Ja, trotzdem ist es nicht so, dass man das nicht mehr anfassen kann. Und von daher denke ich, eine gute Mischung. Ja, also im Prinzip ist es ähnlich wie das Pixel 2, wenn man so will, von den Bezels. Ja, die Geschwindigkeit ist ausgezeichnet, das Gerät ist ausgezeichnet und der Preis natürlich dann für 699 extrem gut. Lest euch mal den Test durch, wenn ihr das Englischen mächtig seid, bei Android Central. Die haben das ausführlich unter die Lupe genommen. Ich meine, die haben auch ein paar Videos dazu gemacht oder. Bestimmt irgendwo. Und dann könnt ihr euch da mal ein Urteil bilden. Wie gesagt, für 699 mit dieser, mit diesen Lobeshymnen auf die Kamera ist es doch vielleicht eine gute Alternative zum Pixel. Der perfekte Android Game Controller 8-Bit Do SF30 Pro. Das soll er sein. Ja. Ganz neu rausgekommen jetzt. Leider noch nicht bei Amazon Deutschland erhältlich. Ich habe schon geguckt. Könnte allerdings sehr schnell verfügbar sein. Bitte achtet drauf, wenn ihr SF30 Pro eingibt, kriegt ihr einen angezeigt. Der ist auch von 8-Bit Do, aber das ist nicht dieser Controller, von dem ich jetzt hier rede. Der hat nämlich zwei Analogpads integriert, zusätzlich zum digitalen Steuerkreuz. Sieht aus wie ein, wie so ein Super Nintendo Controller. Ja, ist aber keiner. Und der ist Bluetooth-kompatibel und kann dann entsprechend an verschiedenen Geräten benutzt werden. Sogar an der Nintendo Switch kann er angeschlossen werden, aber auch am Mac oder am PC. Ja, und natürlich auch an etlichen Android-Geräten. Und es gibt ja einige Geräte, die eben Bluetooth-Joysticks und Apps, die Bluetooth-Joysticks unterstützen. Ja, und deswegen ist das eine vernünftige Sache, eine lohnende Geschichte. So teuer ist der auch nicht, der kostet $49 für einen Controller mit zwei Analogpads, ist es ganz gut. Die Qualität soll auch recht gut sein. Ja. Kann ich natürlich nicht testen, weil ich, wie gesagt, den noch nicht bestellen kann. Mir liegt der allerdings in der Nase, ja, weil das ist eigentlich genau das, was ich brauche für die Games. Ich habe ja schon so einen kleinen Controller mal getestet mit einem Analogpad, also ein Analogpad, ganz, ganz klein, mini. Der hat auch seine Funktion, wo man das gut benutzen kann, aber wenn man jetzt schnelle Spiele macht, Actionspiele oder so, dann ist es nicht geeignet, dieser Controller, weil er einfach zu ungenau ist und auch viel zu schwergängig ist, dieser Analogstick. Dieser fühlt sich an wie ein PS4 Pad und damit auch halt nützlich. Ja. Gleichzeitig lässt er aber dieses Retro-Feeling da aufkommen, was auch schön ist, meiner Meinung nach. Gerade bei vielen Emulatoren, die es ja gibt für Android, ja, geht das. Übrigens ein USB-C-Anschluss hat das Teil. Ja, was aber kein Problem ist, wenn man das an andere Geräte anschließen will, die jetzt nur einen normalen USB-Eingang haben, wie eben die meisten Computer noch, da nimmt man einfach dann USB-C auf USB und dann hat man eben die entsprechende Funktion. Sehr gut, also der SF30 Pro und SN30 Pro, ja, da wird auch nochmal hier auf dem Artikel eingegangen, was da der Unterschied zwischen den beiden ist. Scheinbar sehr wichtig, ja, das Cheeseburger-Icon ist gefixt worden. Oh, was gab das da für ein Aufschrei? Ne? Ich meine, Klar, Probleme mit dem Smartphone, ja, Abstürze, hier, wenn man das, wenn ich meinen Pixel 4 Tage ohne Reboot mache, manchmal auch nach 2 Tagen ohne Reboot, dann tauchen hier ständig Apps auf, die einem die Batterie leer fressen, ja, obwohl die überhaupt gar nicht gestartet werden. Ich weiß gar nicht, wie das da los ist. Und ja, letztendlich ein großes Tohuwabohu. Mit Bluetooth möchte ich erst gar nicht anfangen, Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Leider hat es offenbar auch nicht nur was mit der Plattform an sich zu tun, sondern auch im iOS-Bereich gibt es ja, mehr Bluetooth-Probleme als Lösungen. Und ja, da muss man schon ein dickes Fell haben, dass einem das nicht zur Weißglut bringt. Aber es scheint etwas viel wichtiger zu sein, und ja, wenn das wichtig ist für die Menschen, dann bekommen die Menschen eben auch das, und die anderen Probleme werden eben mal wieder beiseite gewischt. Hauptsache das Cheeseburger-Emoji stimmt. Hauptsache der Käse auf dem Cheeseburger-Emoji ist jetzt auf dem Burger, ja, auf dem Patty da und nicht unten drunter. Ja? Das geht ja gar nicht. Das war so schlimm. Hm. Gut, jetzt ist es auf dem Burger. Allerdings nur bei Android 8.1. Dann haben wir das verrückte Problem, ja, dass man für neue Emojis eine neue Betriebssystemversion braucht. Ja? Also es hat ja jeder seine eigenen Emojis. Ne? Jede Android-Version. Wunderbar, danke. Deswegen bleibt natürlich bei Android 8.0 der Käse unter dem Burger. So, also wenn ihr das korrekte OS haben wollt, dann müsst ihr warten bis Android 8.1, dann ist der Käse auf dem Burger. Ne? Genau, ich sag jetzt nicht, was ich davon halte. Ne? Also ist der nicht mehr jungfrei, der Netcast, aber eins nur so viel, ich will endlich mein Veggie-Burger-Emoji. Ich esse kein Fleisch und ich finde, so ein Cheeseburger sieht zum Kotzen aus. Ja, ich möchte ein Veggie-Burger-Emoji. Und solange es das nicht gibt, ist mir vollkommen egal, ob der Käse jetzt unter dem Mist liegt oder auf dem Mist liegt. Ja, Mist ist es trotzdem. So. Yay for animals. No for fucking Cheeseburger. So, jetzt ist es nicht mehr jugendfrei. So. Gut, weiter geht es mit Google Home Max. Vermutlich am 11. Dezember wird der erscheinen. Offiziell ist es noch nicht gesagt worden, aber alles deutet darauf hin. Man hat es offenbar aus verlässlicher Quelle, was weiß ich, was die wieder in ihren Glaskugeln gesehen haben, aber oft stimmt es ja. Ne? So wird es eben berichtet, dass es am 11. bzw. am 12. Dezember dann erhältlich ist. Ja. Und das wäre noch gerade so vor Weihnachten. Was ist nochmal Google Home Max? Das ist ein Google Home, aber speziell ausgelegt auf Musik. Das heißt, eine richtig große Box mit angeblich gutem Sound. Die kann man auch leicht verknüpfen miteinander. Man kann also zum Beispiel mehrere Google Homes nehmen und die erkennen, wenn die zum Beispiel nebeneinander stehen und agieren dann als Stereo-Lautsprecher. Ja. Und ja, wie gesagt, die sollen sehr gut sein. Google hat so ein schönes Intro-Video schon veröffentlicht zum Google Home Max, ja, wo ein cooler DJ diese Box nimmt, um dann hier zu mixen. Yeah, halt alles, ne? Um die Nachbarn weiter zu terrorisieren. Deswegen besonders laute Musik wurde auch propagiert. Besonders laut, wunderbar, danke. Ne? Ich hoffe, dass hier keiner so einen Google Home Max kauft. Schon muss ich dem vielleicht das USB-Kabel noch im Hals wickeln. Ja? Aber jedenfalls, für das ist eben dieser Google Home Max geeignet. Für einen wunderbaren Preis. Ja, wie viel war der? Ich hab's schon so verdrängt, ja. Ich muss nochmal nachgucken. Es war, glaube ich, nicht. Doch, ja, genau. $399 soll diese Box kosten. Genau. 399 ist ja ein Schnäppchen, ne? Also für, ihr merkt schon, für mich ist es nichts, aber ich denke auch, das wird seine Abnehmer finden, denn mal abgesehen davon, dass man das eben nicht so laut machen sollte, schon dem eigenen Gehör zuliebe, hat es natürlich eine wesentlich bessere Soundqualität als der normale Google Home. Von daher hat es natürlich seine Berechtigung, wobei ich immer noch der Meinung bin, wer eine Anlage, also wer auf Soundqualität Wert legt, der sollte sich lieber einen vernünftigen Verstärker mit vernünftigen Boxen kaufen, da dran ein Google Chromecast Audio hängen und dann kann er von überall her, von jedem Chromecast kompatiblen Gerät streamen und hat eine fantastische Qualität. Viel besser, als ihr das von Bluetooth her zum Beispiel kennt, also mit den normalen Bluetooth-Standards jedenfalls. Ja, da wir schon bei Google Home sind, fantastisch, Google Home kann jetzt 2 Befehle nacheinander ausführen. Nicht 3, nicht 4, nein, nur 2, aber das ist immerhin schon mal ein großer Fortschritt. Bisher musste man zum Beispiel sagen, wenn man zum Beispiel 2 Lampen einschalten will und hat das nicht zusammengefasst in der Gruppe, ja, was ja durchaus empfehlenswert wäre, aber wenn man es nicht gemacht hat, oder 2 Geräte von mir aus, ja, da kann man dann zum Beispiel sagen, Turn on the Kotatsu, also ne, das, dieser beheizbare japanische Tisch, ne? Genau, Turn on the Kotatsu, da muss man kurz warten, bis man die Bestätigung bekommt, okay, turning on the Kotatsu, und dann muss man wieder das Passwort sagen und muss dann eben den 2. Befehl geben, turn on the couch light, ja, zum Beispiel für das Licht über der Couch anzuschalten. Das kann man jetzt zusammenfassen. Man kann eben das Passwort sagen und dann einfach turn on the Kotatsu and turn on the couch light. Okay? Und dann wird beides nacheinander abgearbeitet, die Befehle. Und zack, man hat's. Ich hab's noch nicht gewagt, auszuprobieren, ob man da in eine Schleife reinkommen kann. Weil ich habe ja zum Beispiel bei mir eingetragen, dass, wenn ich zum Beispiel sage Good Night, dass er dann alle Geräte ausschaltet. Aber leider kommt dann nicht mehr die Ansage dann, kommt immer unterschiedliche Sprüche, ja, Sleep Well oder Have a Good Night oder sonstiges, ja. Wenn man nämlich diesen Shortcut, den ich gemacht habe, rausnimmt, ja, und sagt dann Good Night, dann kommt eben dieser Spruch immer. Jetzt traue ich mich nicht einzugeben, ja, im Shortcut, ja, das, also Turn Off Everything, das ist das, was der Befehl Good Night bei mir jetzt ausführt, Turn Off Everything and Good Night. Ja, weil dann könnte es nämlich sein, dass er Turn Off Everything, dann wieder Good Night, dann kommt er wieder zu Turn Off Everything und dann in der Schleife, ja, die ganze Zeit versucht Turn Off Everything. Und bevor hier die Smart Home Sachen anfangen, mich nachts zu töten, ja, mache ich das lieber nicht. Ja. Okay, aber auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung, dass man jetzt 2 vollkommen unabhängige Befehle voneinander geben kann. Man kann zum Beispiel auch sagen, Buzzword, what's the time and what's the weather? Ja. Vorher musste man dann auch wieder das gleichzeitig machen. Ja. Wobei, wenn man einfach sagt, good morning, dann sagt er die Zeit und das Ding. Aber unter der Zeit, ist ja komisch, wenn ich abends dann sage, good morning, nur um zu hören, ja, dass die Zeit und das Wetter. Nee. Ja. Irgendwann sagt die KI, okay, jetzt muss ich mal hier, ne, 112 anrufen, der braucht Hilfe. Ja, ich mache hier noch Witze drüber, wer weiß, wann das passieren wird. Ja. Google Play Movies allerdings ist immer noch nicht zum Google Assistant kompatibel. Das ist mir ehrlich gesagt erst vor kurzem aufgefallen, weil das so verrückt ist, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, das auszuprobieren, ob es überhaupt geht. Denn ich bin einfach davon ausgegangen, dass es seit Tag 1 funktioniert, dass man zum Beispiel Filme, die man auf Google Play Movies gekauft hat, einfach starten konnte, ne, mit dem Buzzword und Play the Goonies on Chromecast. Oder Play the Goonies on my TV. Und dann guckt er, ja, ich habe The Goonies gekauft auf Play Movies und spielt The Goonies auf meinem Fernseher. Das geht nicht. Zumindest nicht bei Google Play Movies. Es geht mit YouTube, es geht mit Netflix und jetzt auch ist noch ein anderer Service dazugekommen, den man nutzen kann. Ja, aber nicht mit dem hauseigenen Dienst. Das musst ihr euch mal vorstellen. Haben die da Angst, dass es wieder heißt, Google wird die eigenen Produkte bevorzugen und dass die bis zum heutigen Tag ihre eigenen Produkte noch nicht mal unterstützen? Das gibt's ja gar nicht. Da haben wir aber Glück gehabt, dass es mit Google Play Music funktioniert, ne? Dass man dann, dass es nicht nur mit Spotify und TuneIn geht, sondern dass es auch mit Google Play Music geht. Da haben wir ja richtig Glück gehabt, ne? Aber mit Google Play Movies geht es eben leider nicht. Das ist unverständlich. Crackle ist jetzt hinzugefügt worden. Also das heißt, man kann zum Beispiel sagen, play dies und das, ne? On Crackle. Das geht, aber nein. Kann nicht sagen, play the Goonies on Play Movies, play movies oder play the Goonies on my TV from Google Play Movies oder irgendwie in der Sache. Ja, man kann zum Beispiel sagen, play the official soundtrack from the Goonies on YouTube on my TV. Ja, das würde funktionieren, aber eben nicht die gekauften Sachen. Sehr komisch, sehr seltsam. Unverständlich und deswegen schwer nicht drauf gekommen, aber hey Google, aufwachen. Ja? Und seitdem ich das weiß, ja, kaufe ich meine Filme auch wieder eher bei Amazon, ja, als bei, bei Google Play Movies, weil ich habe da jetzt keinen Vorteil, wenn ich es bei Google Play Movies eh nicht starten kann mit dem Assistant, ja, mit Google Home, dann gibt es auch keinen Unterschied mehr, ob ich das bei Amazon kaufen soll, weil da ist Amazon ist bei mir im TV integriert, ja? Und mit dem Fire TV, das ich auch hier noch rumstehen habe, wenn ich das unbedingt wollte mit der Sprachsteuerung, dann könnte ich auch die Sprachsteuerung vom Fire TV benutzen und könnte dann sagen, play the Goonies und dann wird es von Amazon gestartet werden. Was mir eben mit dem Google Home, mit Google Produkten nicht möglich ist. Schlimm. Ja, ich habe letzte Woche auch Boon ausprobiert. Hätte ich es doch nur nicht installiert. Ja, Boon ist eine App, damit soll man NFC Pay machen können. Also das heißt, an Kassen mit NFC-Logo damit bezahlen. Also zunächst mal installiert, Konto eingerichtet und siehe da, man muss Geld aufladen auf das Konto. Es ist mir unverständlich. Man muss seine Kreditkarte registrieren, da komme ich auch gleich nochmal dazu. Und dann kann man Beträge auf ein Boon-Konto aufladen, prepaid so, ja, und dann von dort aus abbuchen lassen. Warum zum Henker geht das nicht, wie zum Beispiel per PayPal? Ich kaufe was und es wird von der Kreditkarte abgebucht. Ich gebe denen die Erlaubnis, ihr dürft es von der Kreditkarte abbuchen und dann wird es abgebucht, so wie ich das bei PayPal gemacht habe. Nein, geht nicht. Ja, also ich schicke Stoßgebete bald weg, dass PayPal endlich NFC Pay integriert mit einer Mastercard-Funktion, dass ich überall mit der PayPal-App bezahlen kann. Mir egal, ob das direkt über PayPal geht oder nicht. Egal, auf jeden Fall. So ist es echt schlimm. Dann die Kreditkarte, die muss ein 3D-Scan-Verfahren unterstützen. Das heißt, die Karte wird abgescannt. Ja, und muss dann mit diesem 3D-Identify identifiziert werden. Und nur dann kann ich diese Kreditkarte nutzen. Wie verrückt ist das denn? Ich kann in jedem Shop, in jeder App, gebe ich meine verdammten Kreditkartendaten ein mit der Kontrollnummer und dann kann ich damit ein Haus kaufen, wenn ich genug Limit habe. Ganz einfach. Und die wollen die 3D-Upscan-Funktion haben. Also es ist wirklich, da frage ich mich schon, warum denn? Ist das wirklich nötig? Warum müssen die einen 3D-Scan von meiner Kreditkarte haben? Finde ich gar nicht cool. Sicherheit your ass, muss ich da ganz ernst sagen, wenn das so schlimm ist, dass man es nicht mehr vernünftig benutzen kann, dann weiß ich auch nicht. So, der Vogel wurde abgeschossen mit dem letzten Update, das vor ein paar Tagen kam. Jetzt geht gar nichts mehr, denn ich kann mich nicht mehr einloggen. Jawohl, nach dem Update wird erneute Anmeldung gefordert, was schon mal sehr nervig ist. Ich kann mich nicht bei jedem Update neu anmelden mit meinem 25 oder 30 oder 35, was weiß ich, wie viel Charakter, weiß ich schon gar nicht mehr, Passwort, das ich dann angegeben habe, mit wahllosen Nummern und Zahlen, ja, Nummern und Buchstaben, ja, und noch Sonderzeichen, alles mögliche drin, ja. Das kann ich nicht machen. Stellt euch mal vor, es kommt eine App, ich hab die App auf Auto-Update stehen, ich bin im Geschäft, bin an der Kasse, oh, es kam ein Update, oh, jetzt muss ich meine 35 Passwort, 35-stelliges Passwort eingeben. Geht nicht. Und geht schon mal gar nicht, wenn man das nicht per Copy und Paste machen kann. Denn also ohne Passwortmanager funktioniert gar nichts mehr. Definitiv nicht. Ich kann ja kein unsicheres Passwort nehmen, das ich mir merken kann. Ja, ich sag immer, wenn man nicht gerade Superman ist, ist ein Passwort, das man sich merken kann, nicht sicher genug. So ist, das ist meine Prämisse und die werde ich sicherlich nicht für Boon ändern. So. Und deswegen bin ich dazu übergegangen, ich habe nur ein Mega-Passwort für meinen Passwortmanager. Das habe ich auch lang genug gepaukt, das Passwort, dass ich mir das merken kann. Ja. Und dann möchte ich damit mein Passwort kopieren, in die App einfügen. Geht mit jeder App, ja, die ich bisher genutzt habe, egal ob PayPal oder sonst irgendwas, geht immer. Aber nicht bei Boon. Auf Anfrage beim Support hieß es, ja, das wurde aus dem Grund gemacht, weil so viele Leute nach dem Einfügen des Passworts deren Handys zum Beispiel noch ein Space automatisch hinten dran setzen, ja, was natürlich meiner Meinung nach Humbug ist, kenne ich nicht. Das gibt ja beim Eingeben passiert es, ja, als beim Copy and Paste. Aber okay, gut, ja. Und deswegen wurde die Funktion bewusst deaktiviert. Damit ist die App komplett unbrauchbar. Aber nicht nur das, ich kann mich gar nicht mehr einmelden, selbst wenn ich das Passwort so richtig eingebe. Es wird nicht mehr anerkannt. Es wird kein Passwort mehr anerkannt. Also Passwort vergessen, Sicherheitscode schicken lassen, der wird auch nicht mehr anerkannt. Die App ist nach dem Update bei mir vollkommen funktionslos, weil weder der Sicherheitscode noch das Passwort kann eingegeben werden, auch nicht, wenn man es eintippt. Ja. Und damit hat das Update die App kaputt gemacht. Ich habe das gemeldet, beziehungsweise ich wollte das melden. Es hieß, ich muss eine E-Mail schicken mit meinen ganzen Daten, habe ich gemacht. Natürlich von meiner Standard-E-Mail-Adresse und nicht mit der E-Mail-Adresse, mit der ich mich angemeldet habe. So kam nach 2 Tagen eine Mail zurück, dass ich bitte nur mit der E-Mail reklamieren kann, mit der ich mich auch angemeldet habe, ist natürlich Blödsinn, weil das ist nur noch quasi eine Einweg-Mail-Adresse, ja, die wird weitergeleitet. Jetzt müsste ich hier einen SMTP-Server machen, um mit dieser E-Mail-Adresse noch was zu verschicken. Unfassbar. Unfassbar sowas. Das nächste wird sein, ich werde die App natürlich kündigen, mal gucken, wie ich das hintricks. Vielleicht muss ich doch noch den SMTP-Server einsetzen, um die Kündigungsmail zu schicken und dann den SMTP-Server wieder abschalten. Damit der Boon-Service beendet wird. Ein Riesenhaufen Mist, die schlimmste App, die ich je gesehen habe. Ich hätte solle darauf achten, bei der Bewertung mit 2,3 Bewertung, eine der schlechtesten Apps im Play Store natürlich, aber ich habe gedacht, naja, vielleicht ist es wie so oft nur Probleme, die jetzt andere Leute haben, weil sie nicht aufmerksam sind oder sowas. Nein, furchtbar. Also, wenn ihr euch Nerven sparen wollt, es gibt vielleicht bald andere Lösung für NFC-Pay. Boon ist jedenfalls keine. Als letzte Meldung habe ich noch die, wie ist das, DxO? Ich glaube DxO, ja. DxO, die Firma, die auch diese wunderbaren DxO-Tests macht, bei denen Google Pixel immer so gut abschneidet, die haben eine eigene Kamera rausgebracht. Die nennt sich DxO One. Und die ist nun auch für Android erhältlich. mit einer USB-C-Schnittstelle. Die wird einfach an diese Schnittstelle angeklickt und dann hat man eine richtig gute Kamera, so heißt es zumindest, ja, die auch eine richtige Linse hat mit Zoom und so weiter. Das kann man schon erkennen. Also das geht schon mehr Richtung echte Kompaktkamera dann. Ja. Mit der Qualität möchte ich erstmal abwarten, bevor ich die in den Himmel lobe, bis auch richtige Tests gemacht wurden. Ja. Aber natürlich gehe ich davon aus, dass sie schon mal besser ist als eine herkömmliche Smartphone-Kamera. Ich glaube, das ist auch durchaus keine Utopie, das zu erreichen. Man kann diese Kamera zum Beispiel auch an HTC U11, Huawei Mate 9, LG G6, Galaxy S8 und Note 8 anschließen. Ja, das sollte also funktionieren. Und die Kamera kann auch in so ein wasserdichtes Gehäuse, die eben momentan in diesem sogenannten Early Access Programm ist, die kostenlos mit dabei, die kostet normalerweise $60, die ist mit drin und damit kann man bis zu 45 Meter unter Wasser, allerdings nicht mit dem Handy dran, ja, so dürfte das also klar sein. Ich gehe deswegen auch mal davon aus, dass diese Kamera auch ohne Handy betrieben werden kann. Glaube ich zumindest mal, hoffe ich. Denn ansonsten ist das mit den 45 Meter unter Wasser natürlich vollkommener Blödsinn. Es gibt kein Handy, das man 45 Meter unter Wasser benutzen kann. So einfach ist das. Ja. Naja, okay. Auf jeden Fall ist diese jetzt auch für Android erhältlich. Bisher war das ja, glaube ich, iOS vorbehalten mit dieser Lightning-Schnittstelle. Und das ist dann schon eine gute Geschichte. Gut, damit sind wir bei der Community. Da möchte ich kurz was anmerken. Wie gesagt, es gab diesmal keine Community-Beiträge, aber mir ist aufgefallen, ich habe heute mal in der alten Google Plus Community geforscht und ich muss sagen, ich glaube, der Wechsel zu der YouTube Community war gar nicht so schlecht, denn so viele alte Beiträge von Benutzern sind weg und da habe ich schon mal geguckt, woran das liegt. Viele Benutzer oder ich habe einige Benutzer gesehen, die haben ihr Google Plus Profil gelöscht, aber haben natürlich nicht versäumt oder inaktiv gesetzt, ja, sich umbenannt, aber nicht versäumt, alle Nachrichten, alles, was sie jemals geschickt haben, zu löschen. Und jetzt sind hier jede Menge, ich möchte sagen Threads, ja, die leer sind. Ich habe ja mal so eine Reihe gemacht, Frag Rio. Ja? Und da habe ich mehrere Nachrichten jetzt gesehen, wo gar kein Text mehr dabei steht, weil das eine Nachricht war, die ich natürlich eingebunden habe über die Share-Funktion. Der oder die hat die Nachricht gelöscht, also ist diese Nachricht weg. Jetzt steht hier nur noch Frag Rio. Und damit ist natürlich das Ganze ziemlich durcheinander. Ein riesen Chaos und ich war entsetzt übrigens, wie viel User bei Google Plus ihren Account so entweder ganz gelöscht haben oder eben, ich sag mal, geköpft haben, irgendwie komisch umbenannt, so dass sie anscheinend nicht mehr erkannt werden. Es gibt natürlich, ich möchte nicht sagen Tricks, aber es gibt halt eine ganz logische Sache, wie man diese Accounts trotzdem noch sieht. Ja? Wenn zum Beispiel eben jemand geantwortet hat und denjenigen direkt angesprochen hat, ist der alte Name noch drin. Wenn man dann auf den alten Namen klickt, kommt das neue Profil. Also so ganz einfach geht es nicht, seine Identität da zu verschleiern, ja? Indem man sich umbenennt. Aber die Accounts sind leergeräumt. Also die ganzen Nachrichten, alles, was gepostet wurde, sind komplett weg. Und die werden dann natürlich auch aus der Community gelöscht. Und das fand ich immer sehr bedenklich, denn damals war auch oft ein Problem, dass man als Moderator gar nicht die Möglichkeit hatte, in einer Gruppe zum Beispiel eine Nachricht zu löschen. Wie das dann eben heutzutage mit dem Gesetz überhaupt noch vereinbar sein soll, weiß ich nicht. Ich kann als Moderator die Einträge in der eigenen Gruppe nicht rausnehmen, sozusagen, nicht löschen. Was soll denn das? Dann bin ich auch kein Moderator in der Gruppe. ja, dann kann ich nur hilflos zugucken. Und somit waren eben diese Probleme da, aber im Gegenzug konnten die Nutzer ihre Beiträge löschen, auch wenn die das in einer Community geschrieben haben, konnten die jederzeit ihre Nachricht verfälschen oder löschen. Ja? Und das rächt sich jetzt, denn jetzt ist alles total ein totales Chaos, alles ein Wust von sinnlosen Meldungen, die sich da finden und damit echt alles durcheinander. Ja. Naja. Gut, die App der Woche. Da bin ich auf was gestoßen. Ich habe ja mal vor einiger Zeit eine App vorgestellt, die zum Schreiben und zum Erstellen von Konzepten für Autoren, ja, interessant war. Und jetzt bin ich auf eine andere gestoßen, die nennt sich Novelist, Write Your Novels. Und die ist dazu ausgelegt, tatsächlich um Romane zu schreiben, Light Novels, normale Romane und so weiter, die man natürlich auch für die Ideensammlungen und Beschreibungen nutzen kann. Da kann man etliches machen damit, ja, nicht nur, dass man die einzelnen Kapitel anfügen kann und schreiben kann. Nein, man kann auch Bilder hinzufügen, um sich, also so ein Cover beispielsweise, ja, um sich dann eben besser an etwas zu erinnern. Das finde ich ausgesprochen gut, ja, dass es da die Möglichkeit gibt. Denn oftmals lässt man sich zum Beispiel durch eine Ansicht inspirieren und da finde ich gut, wenn man diese Ansicht auch noch mit speichern kann. Man kann dann also zu Szenen entwerfen, man kann die also Events, was zum Beispiel eben dann im Roman als wichtiger Wendepunkt eintragen soll, kann man sich schon mal festlegen, ja, ohne dass man jetzt direkt die ganze Story lesen muss, ja, also nicht schlecht. Und die Charaktere kann man hier beschreiben und festlegen, sodass man sich selbst auch einen Überblick gibt, wie verhält sich der Charakter, den man eben eingeführt hat, was hat man da für eine Vorstellung gehabt, weil auch das, ne, wenn man länger an einer Novel schreibt, dann verändern sich auch die Empfindungen selbst und so hat man dann, wenn man das geordnet macht, einen Überblick, wie sollte der Charakter eigentlich ursprünglich sein. Ja, wenn man das gut beschreibt, dann hat man immer wieder einen Faden, wo man oder eine Nachschlagemöglichkeit, wo man dann eben sieht, ja, das, da ist das noch konsistent mit der Idee, die ich da hatte. Ja. Wird auch gut unterstützt im Landscape-Modus und von Tablets beispielsweise. Also diese Funktion oder die Aufteilung des Bildschirms wird dann auch vernünftig ausgenutzt, schön gemacht. Wo ich wirklich stutzig geworden bin, diese App ist kostenlos. Die war nicht immer kostenlos. Verstehe das nicht genau, warum das so ist. Möglicherweise wird vielleicht die App irgendwann mal noch kostenpflichtig. Da würde ich mal drauf tippen. Jedenfalls im Moment kostet es nichts. Es ist keine Werbung drin enthalten und auch keine In-App-Purchases. Von daher könnt ihr das einfach runterladen und probieren, wenn ihr an sowas interessiert seid. Und lasst euch nicht abschrecken. Also auch wenn ihr keine Romane oder Ähnliches schreibt, könnt ihr mit so einer App richtig gut was machen. Projekte zum Beispiel starten. Deswegen hält sich das, diese Beschreibung auch in Grenzen. Bei vielen Apps, die helfen sollen, Romane zu schreiben, sind spezifische Bezeichnungen eben vorgegeben. Ja, zum Beispiel Kapitel und hin und her. Hier ist es anders aufgebaut, eben in Themes, Events, Charaktere, ja, und so weiter und so weiter. Und damit könnt ihr das auch von der Logik her auch für andere Sachen quasi benutzen, wenn ihr zum Beispiel eben Projekte machen wollt. Das Ganze kann man dann auch abspeichern und eben auch sharen, auch auf Cloud-Speicher und so weiter und so weiter, so dass ihr dann ein richtig gutes Arbeitsprogramm habt, ja, mit dem ihr vielfältige Sachen machen könnt. Ja. Aber eben auch, und das ist eben die Hauptsache daran, zum Schreiben von Stories, ja, aber denk dran, das geht auch mit Referaten, das geht auch mit Vorträgen eben in verschiedenen Bereichen, ja, und da muss, das muss nicht unbedingt ein Roman sein, das kann alles Mögliche sein an Geschichten aufsetzen und was weiß ich noch alles, ja. Deswegen denke ich, es gibt kein Problem damit, Novelist als App der Woche kostenlos, da hat man fast schon ein schlechtes Gefühl bei der richtig guten App hier, Write Your Novels für Autoren oder für Leute, die einfach Geschichten schreiben wollen, warum nicht, ich finde es immer schön. Wisst ihr eigentlich, dass ich selbst Geschichten schreibe? Ja? Ja, nur in den letzten Jahren bin ich nicht mehr groß dazu gekommen, weil die Aufgaben in anderen Bereichen, Bloggen und so weiter, da ja, die Zeit komplett stehlen. Und seit Social Media, sag euch, das ist ein Fluch. Ja, Fluch. Damn you, Twitter. Gut, dann sind wir am Ende. Für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, auf der Community, auf YouTube, The Netcast heißt der Channel, dort findet ihr auch das Diskussionsforum oder eben im Videobeitrag könnt ihr die Kommentare loswerden, da freue ich mich immer. Und da nehme ich auch die Inspiration her, übrigens, für weitere Themen. Wenn da nichts kommt, dann muss ich halt auch, ne, so nach eigenem Gutdünken auswählen. Da habe ich immer so ein schlechtes Gewissen dabei. Die Links und Informationen zu der Sendung heute, und da sind einige dabei, ja, die findet ihr auf uncast.thenetcast.com, uncast.thenetcast.com, mit dem an die Mehrzahl denken, thenetcast.com mit S hinten, sonst landet ihr woanders. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! World.